Live. DJ Session mit Mogwai. Einen wunderschönen guten Abend, Sektor, hallo an alle da draußen, hier ist 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session und das zum allerersten Mal im Monat März und das natürlich auch wie immer mit 3 Stunden aktuell zum Club-Sound für euch im Gepäck. In der ersten Stunde wie immer mit mir, Mogwai und den heißesten Neuerscheinungen der Woche. Danach geht es sehr hochkarätig weiter mit Armin van Buuren, Oliver Heldens und Maddox, die haben alle zusammen gespielt und das live auf dem State of Trance Festival 2026. Das senden wir von 23 Uhr bis 0 Uhr und von 0 bis 1 geht dann heute weiter mit unserem nagelneuen 1 Live DJ Session Resident Eli Oaks. So viel zum Ablauf. Bei mir geht's hier direkt los mit der ersten Platte. Die kommt von Adam 10, Mitagami featuring Marina Maximilian in ihrem Track Million Pieces. Und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1 Live DJ Session. 1 Live DJ Session mit Mogwai. Tell me what is up. euch dort 1 live und das mit der 1 live DJ Session. Das gerade mit mir, Mogwai in the Mix, und was ich hier gerade spiele, kommt von Bob Sinclair und heißt I Can't Wait. Ja, und wenn ihr euch mehr für die Playlist von heute Abend interessiert, dann geht doch einfach mal in unsere 1 live App. In der App findet ihr immer die aktuellste Sendung, die könnt ihr euch natürlich dort anhören, und dort findet ihr natürlich auch die Playlist von unseren heutigen 3 Stunden 1 live DJ Session. Hier geht es weiter mit Majestic, Jungle 70 und Kai Saunders und ihrem Track Creeping in the Dark. Dungeon skanker, skanking, loving the vibe with no lick, creeping in the dark like a creature. If you never done it, then we're coming in for teacher. Baseline, cause it's naughty. I jumped on it cause the baseline caught me. And when I come, I'll be rolling to the rhythm, cause the rhythm and the bass and the vibes are taught me. Boy, we get crazy. Give me a mic, get hyped, I'm lazy. So when you're creeping, it's a walk in the park to everybody in the place. Bye. upside down. Boy, you turn me inside out and round and round. Upside down. Boy, you turn me inside out and round and round. Upside down. Boy, you turn me Sektor. Ihr hört 1 live und das mit der 1 live DJ Session. Das gerade mit mir, Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, kommt von Trace und heißt Good Time. Ja, und wenn ihr diese oder aber auch andere DJ Sessions gerne nochmal hören möchtet, dann geht doch einfach mal in unsere 1 live App. In der App findet immer die aktuellste Sendung und die könnt ihr natürlich abonnieren und egal wo euch offline anhören. Hier geht es jetzt weiter mit einer sehr interessanten Kollaboration. Kungs und Boys Noize haben einen Track gemacht und der heißt Getaway und den spiele ich jetzt. Thank you. DJ Session mit Mogwai. Ich laufe die 1Live-DJ-Session aus gerade mit mir, Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, kommt von Cassia und Käfer und heißt Let's Get It. Und der Track kommt heraus auf Drumcode, das ist das Label von Adam Beyer. Jetzt geht's weiter mit einer Ruhrgebiets-Kollaboration mit Salvatore Mancuso und Pajane und ihrem Track The Drill. We'll be right back. All night. Bei euch läuft 1 live und das mit der 1 live DJ Session und das immer noch mit mir Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, kommt von Otmar featuring Lizzie Land und ihr Track heißt Never Alone. Und jetzt geht's hier schon weiter mit dem nächsten Track, der kommt von Ralphie Rosario, Bob Sinclair featuring Donna, Blakely und Lego und ihr Track heißt Take Me Up. Thank you. Sektor J1 Live und das mit der 1 Live DJ Session, das immer noch mit mir, Mogwai in the Mix. Gleich um 23 Uhr geht's hier weiter mit Armin van Buuren, Oliver Heldens und Maddox. Die spielen alle drei zusammen und das live vom State of Trance Festival 2026. Und danach habe ich für euch nachher noch von 0 bis 1 Uhr unseren neuen 1 Live DJ Session Resident Eli Oaks. Also bleibt dran, jetzt geht hier wie immer schwer nach vorne. Never. running the room. Got a wide-eyed mesmerized, face-lined, thumping, got the speed.